Lord, we thank you so much for this morning. Herr, wir danken dir so sehr für diesen Morgen. We thank you that you are our shelter. Danke, dass du unsere Zuflucht bist. That you are a rock. Dass du ein Fels bist. We can always run to you. Dass wir immer zu dir kommen können. And that's exactly where we should always go. Und das ist genau der Ort, wo wir auch immer hingehen sollten. No matter what our need is. Ganz gleich, welche Not wir haben. We love you this morning, Lord. Wir lieben dich, Herr, heute. And you promise us that you are the bread of life. Und du hast uns verheißen, dass du das Brot des Lebens bist. So we're asking you to feed us. Also beten wir, dass du uns ernährst. Give us your strength. Gib uns deine Kraft. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen beten wir das. All right, if you could open your Bibles to John, please. Wenn ihr in euren Bibeln zum Johannesevangelium blättert. I was really touched by Pastor Rob's message last Sunday. Ich wurde wirklich berührt von der Botschaft von Pastor Rob letzten Sonntag. And it really is so such a key in our relationships with each other. Das ist wirklich solch ein Schlüssel für unsere Beziehungen untereinander. And so I just want to share a few of my thoughts in light of that message. Also wollte ich euch heute eben ein paar Gedanken von mir mitteilen in Bezug auf diese Botschaft. This is John chapter 21. Und zwar Johannes Kapitel 21. And this is a story of this is after the resurrection. Da finden wir eine Geschichte nach der Auferstehung von Jesus. And this is the story when the disciples decide to get back in their boat and go back to their old occupation. Und das ist die Geschichte, wo eben die Jünger sich entscheiden, wieder in ihre Boote zu gehen, zurückzugehen und zu ihrer alten Beschäftigung zurückzugehen. They were pretty discouraged. Sie waren ziemlich entmutigt. And Test. Is that better? Okay. All right, so if Peter was actually very discouraged. Und der Petrus war eigentlich sehr entmutigt. Because he had denied the Lord. Weil er eben den Herrn verleugnet hatte. And he was just in because of his sin. Und wegen seiner Sünde eben. And he just decided, I'm going fishing. Er hat sich dazu entschlossen, wieder fischen zu gehen. And because Peter was kind of a leader type. Und weil eben der Petrus ein Führertyp war, einer der Leitenden. All the disciples decided to follow him. Haben sich auch die anderen Jünger entschlossen, ihm nachzugehen. Okay, so this is chapter 21. Also wir sind im Kapitel 21. After these things, Jesus manifested himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. And he manifested himself in this way. Er offenbarte sich aber so. There were together Simon Peter and Thomas called Didymus and Nathanael of Cana in Galilee. Simon Petrus und Thomas genannt Zwilling und Nathanael, der von Kana in Galiläa war. And the sons of Zebedee and two others of his disciples. Und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Peter said to them, excuse me, I am going fishing. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. They said to him, we will also come with you. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. So they went out and got in the boat and that night they caught nothing. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in jener Nacht fingen sie nichts. But when the day was now breaking, Jesus stood on the beach. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Yet the disciples did not know that it was Jesus. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. This was a very familiar setting for them. Das war ein sehr ein Umfeld, das sie kannten. This whole thing kind of took place in the morning and it was dark. He couldn't see very well. Also das Ganze hat frühen Morgen gespielt. Es war noch etwas finster. Man konnte nicht gut sehen. And it was really familiar, just a familiar scene that someone would be standing on the beach, just saying, "Hey, did you guys catch anything?" Und es war einfach eine sehr eine bekannte Situation für sie, dass da jemand am Ufer stand und rief, "Habt ihr was gefangen?" But go down to verse 7. Aber schaut euch den Vers 7 an. Look what happens. Was da geschieht. That disciple therefore whom Jesus loved said to Peter. Das sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus. It is the Lord. Es ist der Herr. And so when Simon Peter heard that it was the Lord. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, he put his outer garment on, for he was stripped for work, and threw himself into the sea. Gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt und warf sich in den See. And I love this verse how John first recognizes the Lord. Und ich mag diesen Vers, wo es eben heißt, dass der Johannes zum allerersten Mal den Herrn hier erkennt. And this is what I want to speak about today. Und darüber möchte ich heute sprechen. This is love, the love of God. Nämlich, das ist die Liebe, das ist die Liebe Gottes. We have this expression in English that love is blind. Wir haben im Englischen diesen Ausdruck, die Liebe macht blind. And in many cases it's true. When you fall in love, und sehr oft ist das so, wenn wir uns verlieben, you kind of get a little goofy. Dann wirst du irgendwie sehr, ja, verwirrt. And you lose touch with reality many times. Du verlierst den Bezug zur Realität. But there is another quality about love. Aber es gibt eine andere Qualität in Bezug auf Liebe. That's very important to remember. Die auch sehr wichtig ist, damit man, dass man sich daran erinnert. And that is that love helps us to see. Dass uns die Liebe auch hilft zu sehen. Love gives us a perception. Die Liebe gibt uns Erkenntnisfähigkeit. Now John, it says that he perceived the Lord first. He was the first one of the disciples. Von Johannes heißt es hier, dass er den Herrn zum ersten Mal hier erkannt, also dass er als erster den Herrn erkannt hat. We also read in John 28 that it was the first. John was the first one who perceived that the Lord had risen. Und wir lesen auch davon, dass der Johannes der erste war, der den Herrn erkannt, also gesehen hat, wie er auferstanden war. He looked into the grave. Er blickte da in das Grab. And he saw the clothes sitting there. Die Grabeshöhle, und er sah dort die Kleider liegen. And it says that he saw and he believed. Und dann heißt es, er sah und er glaubte. And this is, and it also said that he was the disciple of love. Und es heißt, dass er der geliebte Jünger war. And this is what love does. Und das ist es, was die Liebe vollbringt. Just like John, love causes us to see first. So wie bei Johannes, die Liebe, sie lässt uns zuerst erkennen. There is also another, I don't know if this is American, but American saying. Also es gibt da noch einen Ausdruck, ich weiß nicht, ob das so typisch amerikanisch ist. Love at first sight. Also die Liebe auf den ersten Blick. We know what that is, love at first sight. Und wir wissen alle, was das bedeutet. But love also gives us first sight. It gives us first sight. Aber die Liebe gibt uns auch den ersten Blick. And it gives us a perception. Und es gibt uns die Fähigkeit zu erkennen. To understand the Lord better. Den Herrn besser zu verstehen. And I love in this story John's method. Und bei dieser Geschichte mag ich so sehr, wie how he handled the whole situation. Also wie Johannes, mit welcher Methode er dieser ganzen Situation begegnet. He was the first one who perceived that it was the Lord. Er erkannte als erster, dass es der Herr war. We don't know if it was because of how he recognized his voice. Wir wissen nicht, ob es deshalb war, weil er seine Stimme erkannte. Or maybe because the Lord was so wanting to help. Oder weil ihm der Herr so sehr helfen wollte. But he recognized his voice. He recognized him first. Aber er hat ihn als erster erkannt. And he could have, because he was the first one. Und weil er der erste war, he could have been the one who jumped in the water. Hätte er es sein können, der da ins Wasser hineingeht. Got on the shore the first. Der als erster da vom Ufer eben, also zum Ufer kommt. And spent that precious, that private time with the Lord alone before the other disciples got there. Vor den anderen eben diese sehr gemeinsam, also diese Zeit mit dem Herrn hat. But because of this perception, which I think was born from love. Aber ich glaube, wegen dieser Wahrnehmung, die aus der Liebe herauskam, he thought of the needs of Peter. Dachte er an das Bedürfnis, das der Petrus hatte. And he knew Peter was hurting. Und er wusste, dass der Petrus da eben davon berührt war. He knew he was struggling with his sin. Er wusste, dass er mit der Sünde kämpfte. With unforgiveness. Mit dem nicht vergeben wollen. And because of that, he had a blurred perception of the Lord. Und dass er da eben eine verdrehte Wahrnehmung des Herrn hatte. So instead of just getting what he wanted. Also anstelle dessen, das zu tun, was er wollte, he did this amazing thing. Machte er diese erstaunliche Sache. And it says that he only said it to Peter, maybe even whispered it to him. Und es heißt hier, vielleicht hat er sogar nur zu ihm hingeflüstert. And he just said, Peter. Er hat gesagt, Petrus, it's the Lord. Es ist der Herr. Just whispered it over to him. Er hat ihm so geflüstert. And that's all that Peter had to hear. Und das war alles, das reichte aus für den Petrus. Das musste er hören. And it created, it just blossomed Peter. Und das hat den Petrus richtiggehend zum Blühen gebracht. And I love how the Greek brings it out. He threw himself into the water. Und ich mag es, wie es da im Griechischen heißt, er hat sich ins Wasser hineingestürzt. Not he, you know, he checked the temperature of the water with his tiptoes. Also er hat nicht zuerst geschaut, wie kalt ist das Wasser mit der Zehe. Just threw, you know, just threw himself. Nein, er hat sich da richtig hineingeworfen. Just total abandoned. Also völlig sich ausgeliefert. Because his perception was cleared. Weil seine Wahrnehmung eben ganz klar war. And it just the connection with Pastor Rob's messages. Nun, die Verbindung zur Botschaft von Pastor Rob. As we heard, we do not God's method is we do not combat evil. Also so wie wir es gehört haben, wir kämpfen nicht gegen das Böse. With evil. Wir kämpfen nicht mit dem Bösen Or gegen we das do, Böse. We do not confront sin. Oder wir begegnen der Sünde nicht with evil. Mit dem Bösen. But as we heard, with long suffering. Sondern mit Langmut, wie wir es gehört haben. This is God's character. So ist das Wesen Gottes. But it's through a perception of love. Aber es geschieht durch die Wahrnehmung der Liebe. I have to see it through perception of love in order to help somebody. Ich muss das in Liebe erkennen, um jemand anderen helfen zu können. And in a way, we all have faulty perceptions, blurred perceptions Und in our lives. Wir haben alle ein wenig falsche oder verzerrte Wahrnehmungen in unserem Leben. One gentleman, Norman Wright, ein Herr namens Norman Wright, gave a great illustration. Hat eine ganz wunderbare Illustration dazu geliefert. Like a camera. So wie bei einer Kamera. Professional photographers. Also professionelle Fotografen. They use many different kinds of lenses to get an effect that they want. Haben ganz verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Einstellungen zu erreichen beim Fotografieren. They might use what do you call this, a telescopic. Verwenden zum Beispiel Teleskop Zusätze, also. That it concentrates more on one little object. Also wo man sich einfach auf kleinere Dinge konzentrieren und fokussieren kann. But it cuts out a big panorama. Aber es, also es gibt kein großes Panorama, sondern nur kleine Ausschnitte. Or a panoramic lens that makes a nice large picture. Oder es gibt eben so Objektive, die ein ganzes Panorama zulassen. Many different kinds of lenses. Blick hat. Also verschiedene Objektive. And filters that you can use. Und verschiedene Filter, die man auch verwenden kann. In photography. In der Fotografie. Even like a fish, I think it's called a fisheye lens that breaks up the image. Sogar so verschiedene Linsen, wo man das Bild quasi splitten kann. And so you take the picture, und man nimmt das Bild, but it gives you a false, reality. Aber man kann dadurch eine falsche Realität schaffen. And we all have those kinds of lenses in our life. Und wir haben alle solche Linsen oder Objektive in unserem Leben. Even though we are saved, obwohl wir errettet sind, God is still working on us. Arbeitet Gott an uns. And we're a little bit sometimes like Lazarus, who's been raised from the dead. Und manches Mal sind wir ein wenig so wie der Lazarus, der von den Toten auferweckt wurde. Or, you know, we need someone to unwrap us, you know. Wir brauchen dann jemanden, der uns da von diesem Stoff befreit. And actually, that is the Lord's command. Is He says that you take His wrappings off. Das ist auch der Befehl vom Herrn gewesen. Er hat gesagt, wickelt ihn da aus. But we all have these perceptions. Aber wir haben alle diese Wahrnehmungen. And we see reality, our present life, through those lenses or filters sometimes. Und wir sehen die Realität, unser Leben, unser Gegenwärtiges durch solche Linsen und Objektive. And this is exactly in our midst. Und das ist in unserer Mitte. What, as we heard last week, the devil can use against us. Und zwar so, wie wir es eben letzte Woche gehört haben, was der Teufel gegen uns verwenden kann. False perceptions. Falsche Wahrnehmungen. Even a darkened lens. Eine Linse, die irgendwie verdunkelt ist. Distorted, blurry. Oder etwas, was verzerrt ist. And he uses these to cause fear. Und das verwendet er, um Furcht in uns zu schaffen. He always wants to get us to start a fight on his grounds. Er möchte immer, dass wir da einen Kampf beginnen, auf seiner Ebene. He cannot touch a believer who's hidden in Christ. Weil er kann einen Gläubigen, der in Christus geborgen ist, nicht angreifen. His whole strategy is to move us out of who we are in Christ. Und seine ganze Strategie ist dahingehend, dass er uns hinausbringen möchte aus dem, was wir in Christus sind. And to get us to wrestle on his mat. Und dass wir auf seiner Matte da sozusagen kämpfen. When I was living in America, Als ich in Amerika lebte, they had this commercial. Da gab's so einen Werbespot. It was actually a beer commercial before this, all the sports, worldwide thing of sports, whatever it's called. So, es war eigentlich eine Werbung für. And it was this guy. He could not see the event very well. There were two men in front of him. He could not see. Also, da gab's ein Sportereignis und da war ein Mann, der konnte nicht wirklich gut auf diese Sache sehen, weil zwei große Männer vor ihm waren. So what he would do is he would start somehow a fight between these two guys. He would say something. Also was der dann machte, war folgendes: Er hat begonnen, mit denen da sich anzulegen, mit den zwei Männern. He would say, "Did you see what he did?" Or just start some kind of fight between these two guys. Also der hat da so eine Art Kampf begonnen mit den zwei Jungs. Create suspicion between them. Und der hat dann auch Argwohn entstehen lassen zwischen den beiden. And pretty soon these guys would be fighting. Und plötzlich haben die zwei dann begonnen, sich zu streiten. And he would just move right up in front of them, and then he could watch the sports. Und dann ist der eben nach vorne vor die gegangen und hat eben zuschauen können. And this is how it happens in between us, you know. Und so ist es auch bei uns oft. The devil, he starts fights where there's no fight. Er beginnt bei uns Kämpfe anzuregen oder anzureizen, wo es eigentlich keine Kämpfe gibt. And he projects fear. Und er projiziert dann Furcht. And then, because of fear, und wegen dieser Furcht, he can fuel the mind with all kinds of imaginations. Kann er uns in unseren Gesinnungen alle möglichen Vorstellungen hineingeben. And then it builds and you got people suspicious of each other. Und das fängt dann an zu wachsen und das lässt die Leute argwöhnisch werden. And misstrauisch. This can so easy happen between each of us. Und das kann so leicht geschehen zwischen uns. And the only way that we can heal relationships. Und die einzige Art und Weise, wie wir in unseren Beziehungen Heilung erfahren können, is through a perception of love with God's perception. Ist es durch die Wahrnehmung der Liebe, durch Gottes Wahrnehmung. And to help other people blossom with that perception. Und anderen zu helfen, darin zu wachsen, in now, dieser Wahrnehmung. Galatians 6. Nun, Galater 6. It says that if any man is caught in a trespass. Da heißt es, wenn irgendjemand eine Übertretung tut. It says, you who are spiritual, restore that person. Dann sollt ihr, die ihr geistig seid, diesen Menschen wieder auf den rechten Weg helfen. So God gives guidelines for how we go about restoring each other. Also Gott gibt uns Richtlinien, wie wir uns gegenseitig wiederherstellen sollen. And the first guideline is be spiritual. Und die erste Richtlinie lautet, sei geistlich. But we can use that wrongly, right? Aber wir können das auch falsch verwenden, nicht wahr? I take counseling courses from the States. Ich höre mir zum Beispiel Kurse in Seelsorge an. And because of that, I have to talk. I have to read a lot of materials from different ministries, all kinds of things. Und wegen dieser Kurse eben bin ich da verpflichtet, verschiedenste Dinge zu lesen und zu hören, auch von anderen Gemeinden. I talked about with a theologian once about a certain man's book. Und ich habe mal mit einem Theologen über ein Buch eines gewissen Mannes gesprochen. And he was really just attacking this guy's book. Und der hat einfach dieses Buch angegriffen. And I thought, okay, I agree with you. There's some things that are wrong, but I like a lot of things that he gives, you know. There's a lot to learn. Ich habe zu ihm gesagt, ja, ich stimme mit dir darin überein. Da gibt's vieles, was falsch ist darin, aber es gibt auch vieles, wovon ich lernen kann. He was so just unkind. Und er war so unhöflich, so. And he was acting like just because I appreciated portions of this guy's book that it was just hypocrisy, you know. Und er hat dann einfach gesagt, weil ich da einige Teile dieses Buches mag, das ist wie Heuchelei. And I realized, you know, you can be very right on doctrinally. Und very right on. Mir ist klar geworden, man kann also in Beziehung auf die Lehre sehr genau richtig liegen. But as far as what spirit you're of, you can be totally off. Aber man kann, was den Geist betrifft, völlig daneben liegen. And this guy, he was right on doctrinally. He was just right. Sharp as an arrow, you know. Und in seiner biblischen Lehre war dieser Mann richtig. Das war okay. But he did not give me a perception of God's love. Aber er hat mir nichts von der Liebe Gottes vermitteln können. And in Galatians 6, like we just read. Und in Galater 6, so wie wir es gerade gehört haben. It says that you who are spiritual restore such a one. Da heißt es, ihr, die ihr geistlich seid, ihr sollt solche Leute wiederherstellen. And then farther in the verse it says the guidelines for spirituality. Und weiter dann im Vers heißt es die Richtlinien für die Geistlichkeit. It says in a spirit with a spirit of gentleness. Da heißt in es, a spirit of gentleness. In einem Geist der Sanftmut. That is spirituality. It is with a spirit of gentleness. Das bedeutet Geistlichkeit, ein Geist der Sanftmut. And gentleness to me always means that a relationship, the relationship is top priority. Und also Güte oder Sanftmut bedeutet für mich immer eine der obersten Qualitäten in der Beziehung. The motive is always to reconcile. Und das Motiv ist immer wieder zu versöhnen. At least if nothing else from my side. Also wenn schon nichts anderes von meiner Seite kommt. And this man, like I said, he was right on. Und so wie ich es gesagt habe, dieser Mann, er war schon richtig in seiner Ausrichtung. But it was obvious that his priority was not a relationship. Aber offensichtlich war, dass er nicht eine Beziehung im Vordergrund hatte. It was to be right. Es ging ihm darum, Recht zu haben. It was to make sure that his own opinion was set in stone. Und es ging ihm darum, dass seine eigene Meinung einfach da feststand. But this is not the body of Christ. Aber so ist es nicht im Leib Christi. I can be right. Also ich kann Recht haben. As far as certain facts, but be totally wrong as far as my spirit. In Bezug auf gewisse Fakten und Gegebenheiten, aber in Bezug auf meinen Geist kann ich ganz falsch liegen. But if I have God's perception of love. Aber wenn ich die Wahrnehmung Gottes habe, die Wahrnehmung der Liebe. If I let God love me right where I'm at. If I let God love me where I'm at. Wenn ich es zulasse, dass Gott mir Liebe gibt, da wo ich bin. I will have the security. Dann werde ich auch die Sicherheit haben, to open myself up enough, mich selbst genug zu öffnen, where I can be that for another person, oder eben für jemand anderen das zu sein, open myself for somebody else, mich selbst für jemand anderen zu öffnen, and be the reconciler, und derjenige zu sein, der versöhnt. In John 4:19, in Johannes 4:19, this is the woman at the well. Da ist die Rede von der Frau an dem Brunnen. She said of Jesus, I perceive that you are a prophet. Da sagt sie zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. She started to think that there's something really amazing about this guy. Sie hat eben wirklich erkannt, da ist etwas ganz Erstaunliches in Bezug auf diesen Mann. And it means that the more that I observe you, I'm starting to perceive. Das heißt eigentlich, je mehr ich dich beobachte, umso mehr erkenne ich. And she started to blossom. Und sie hat darin zu wachsen begonnen. Because Jesus gave her something she did not expect. Weil Jesus ihr etwas gegeben hat, das sie nicht erwartete. She expected the same kind of rejection that she was always used to. Sie erwartete die gleiche Ablehnung, die sie immer erfuhr. And she was a sinner. Und sie war Sünderin. But Jesus kind of gave her questions that shocked her out of this perception. Aber Jesus stellte ihr Fragen, die sie da richtiggehend aus dem herausgerissen hat, aus dieser Wahrnehmung. Then it says in verse 28 that she left her water pot there. Und dann heißt es im Vers 28, dass sie ihren Wasserkrug dort stehen ließ. She left her old capacity, her old life. Sie hat ihr altes Leben dort zurückgelassen, ihre alte Kapazität. And that is our ministry that we've heard about the last couple of weekends. Und das ist es, was wir gehört haben die letzten Wochenende. Das ist unser Dienst. In order to correct somebody. Um jemanden auf den richtigen Weg zu bringen. Or if I see a need. Oder wenn ich eine Not sehe. Or a fault. Oder einen Fehler. I just, in God's grace, I want to make sure. Also in der Gnade Gottes. That I have his perception. Möchte ich da sicher gehen, dass ich seine Wahrnehmung habe. And go to that person. Und zu diesem Menschen hingehen. In gentleness. Mit Sanftmut. With the motive that whatever. It's for this relationship. Mit welchem Motiv auch immer, aber für die Beziehung. My actions are hindered, or they depend. Und meine Handlungen werden ab oder hängen davon ab. On reconciliation with another person. Also sie sind auf die Wiederherstellung mit dem anderen Menschen ausgerichtet. So that's why I'm careful. Und deshalb bin ich da sehr sorgsam. I wait. Ich warte. I see how the person's doing. Ich sehe, ich schaue, wie es dem Menschen geht. And I wait for God to tell me what to say. Und ich warte auf Gott, damit er mir sagt, was ich sagen soll. And this is how we neutralize the devil. Und so können wir den Teufel außer Gefecht setzen. He's just like a phone operator. ist wie einer der phone operator. What's art? He's trying to connect people with people, like an operating board. Der versucht, die Leute miteinander zu verbinden, wie bei einer Telefonvermittlung. And like I said, he's trying to just connect fear and. Der versucht, da Furcht hineinzubringen und zu verbinden. But I can disconnect those and neutralize a possible, like a fallout of a relationship. Aber ich kann das versuchen zu neutralisieren und through gentleness. Also durch die Sanftmut versuchen das außer Gefecht zu bringen. And also like we heard through forgiveness. Und so wie wir es auch gehört haben durch wahre Vergebung. And unforgiveness is one of his greatest methods. Nicht vergeben zu wollen ist eine seiner wichtigsten Taktiken. He can really cause a lot of problems in the body through unforgiveness. Durch dieses nicht vergeben wollen kann er wirklich viele, viele Probleme im Leib hervorbringen. But it says in Psalm 86:5. Aber so wie es im Psalm 86:5 heißt, it says the Lord is good. Da heißt es, der Herr ist gut. And he's ready to forgive. Und er ist bereit zu vergeben. He's ready to forgive. Er ist bereit zu vergeben. Sometimes we're unwilling to forgive. Also manches Mal, wenn ich unwillens bin zu vergeben, we feel if I don't forgive, I am torturing the other person. Und ich weiß, ich fühle, wenn ich nicht vergebe, dann quäle ich den anderen Menschen. We know how well that works. We are the ones that are tortured. Also wir wissen, wie das dann funktioniert. Wir sind diejenigen, die quälen. And we have given them authority in our lives that we don't have to wir, give. Wir werden gequält und wir geben ihnen dann Autorität über unser Leben. Other times we're willing to give, forgive. Und manches Mal sind wir willens zu vergeben. But on our own terms. Aber unseren eigenen Maßstäben gemäß. With certain conditions. Mit verschiedenen Bedingungen. The person has to fill out a form. Und dieser Mensch muss dann das Formular zuerst ausfüllen. And we feel that we are doing them a favor by helping them to come out of their false perceptions. Und wir fühlen, dass wir ihnen dann eigentlich eine Gunst erweisen darin, dass sie rauskommen aus ihren falschen Wahrnehmungen. But the Lord is ready to give. Aber der Herr ist bereit zu geben. And that, there's a difference between willing to give, but you're and being ready to give. Und es gibt einen Unterschied, wenn man willens ist zu vergeben, aber wenn man auch, also wenn man bereit ist zu vergeben. That whole Psalm in 86 describes the whole character of God. Und dieser ganze Lobpreis da im Kapitel 86 beschreibt das Wesen Gottes. And Pastor Rob said that we are more like God when we forgive. Und Pastor Rob hat gesagt, wir sind Gott am ähnlichsten, wenn wir vergeben. But how much more are we like God when we are ready to give? Aber wie viel ähnlicher sind wir Gott noch, wenn wir bereit sind zu vergeben? And the key is, I think, the cross. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist das Kreuz. The cross makes me ready to give. Das Kreuz macht mich bereit zu vergeben. And a spirit of gentleness. Und das fügt diesen Geist der Sanftmut hinzu. I am ready to be open. Ich bin bereit, mich da zu öffnen. I am ready at any time for reconciliation, no matter what your response is. Und ich bin bereit, ganz gleich wann und wie deine Reaktion ist, zu vergeben und mich zu versöhnen. Isn't that great this morning? Ist das nicht wunderbar heute? That's morgen? What it's all about with us. Da geht's um uns. And we can always, if we've had a bad day, we can give the devil one also. Und wenn es uns schlecht gegangen ist, können wir auch dem Teufel da etwas Schlechtes geben, and sozusagen. Play a proactive part and neutralize. Und wir können dann diesen proaktiven Part übernehmen, diesen Teil. The connections that he wants to make. Und können diese Verbindungen, die er machen möchte, neutralisieren. Okay. So I just pray for myself, Lord, give me that perception. Also ich bete für mich selbst, Herr, gib du mir diese Erkenntnisfähigkeit. And that just means basking in God's love. Und das bedeutet es, sich in der Liebe Gottes zu wiegen. Just as I am, not trying to please God or gain my acceptance. So wie ich bin, nicht einfach Gott wohlgefallen wollen oder mir meine Anerkennung da erarbeiten wollen. Amen. Amen. Let's pray. Lord, we thank you for this morning. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für diesen Morgen. We thank you that you love us so much. Wir danken dir, dass du uns so sehr liebst. Lord, we pray for the needs of the church this morning. Vater, wir beten für die Bedürfnisse in der Gemeinde. People have serious needs. Da gibt's ganz dringende Nöte in dieser Gemeinde. Some of us are really confused. Und manche von uns sind da wirklich verwirrt. We want to believe. Wir wollen glauben. And we ask you to help our belief. Und wir beten, dass du unserem Glauben hilfst, Herr. And we ask for healing in certain areas. Und wir beten um Heilung in gewissen Bereichen. And most of all, we want to be like you. Und zuallermeist wollen wir so wie du sein. And thank you so much. Und danke so sehr. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. Noch ganz kurz, ein paar Minuten. We're just going to share one verse. Ich möchte euch auf einen Vers aufmerksam machen. And Pastor Brent and I both knew we were going to be speaking together this morning and tonight also. Also Pastor Brent und ich sollten eben heute in der Früh und auch am Abend sprechen. And I'm just amazed at the personalness of God. Ich bin immer wieder erstaunt über die persönliche Note Gottes. Because as I was praying and studying last night after youth group, weil wie ich gestern Abend nach dem Treffen mit den Jugendlichen studiert habe und gebetet habe, got up early this morning, praying again and studying, oh Lord, help me. Und heute wiederum früh aufgestanden bin, gebetet habe und gesagt habe, Herr, bitte hilf mir. And this one verse just kept on coming back. Aber dieser eine Vers kam immer wieder in meinen Sinn. So turn to Psalm 18. Also blättert zu Psalm 18. Verse 35. Und zwar ist es der Vers 35. It says, you have also given me the shield of your salvation. Also im Deutschen ist es 36. Da heißt es, und du gabst mir den Schild deines Heils. Your right hand has held me up. Und deine Rechte stützte mich. Your gentleness has made me great. Und deine Herabneigung machte mich groß. Now I know why that verse kept on coming to me. Jetzt weiß ich, warum immer wieder dieser Vers mir in den Sinn kam. Pastor Brent's message. Im Lichte der Botschaft von Pastor Brent. Because this seems to be God's heart this morning. Weil es scheint wirklich so am Herzen Gottes zu sein heute Morgen. And as I was looking at this and thinking of the life of David as he wrote this. Und wie ich eben über das nachgedacht habe, wie David das geschrieben hat. And you see the same portion in 2 Samuel. Und du findest den gleichen Teil im 2. Samuel. At the end of David's life. Am Ende des Lebens von David. And so here he is as an older man looking back at his life. So da ist er nun ein alter Mann, er blickt zurück auf sein Leben. And really a lot of what we see in David we see in our lives. Und sehr vieles, was wir bei David sehen, sehen wir auch in unserem Leben. If you've walked with God for any period of time. Wenn du einen gewissen Zeitabschnitt mit Gott gegangen bist. We have all had our battles. Wir haben alle unsere Schlachten ausgefochten. We have had our battles with children. Wir haben unsere Schlachten mit den Kindern gehabt. Maybe sisters and brothers. Vielleicht mit den Geschwistern. Moms and dads. Mit den Eltern. And then ourselves mostly. Right? Und dann mit uns selbst vor allem. And so our life has those ups and downs and great victories and low points. Und wir haben diese Höhen und Tiefen in unserem Leben, diese großen Siege und auch diese Tiefen erlebt. And here here's a man who's speaking about who God is in his life. Und hier ist nun ein Mann, der davon spricht, was Gott in seinem Leben bedeutet. And as we know, David saw many, many great victories. Und wie wir wissen, hat David sehr viele Siege erlebt. And he could have had his head become very swelled because of how God used him. Und er hätte eigentlich ein sehr stolzes Herz haben können wegen dem, wie Gott ihn verwendet hat. But what does he say? Aber was sagt er? What was the thing that made him great? Was hat ihn zur Größe erhoben? It says, Lord, your gentleness. Er hat gesagt, deine Sanftmut, deine Herabneigung. Not your power. Hat mich groß gemacht. Nicht deine Kraft. Not you working through me. Nicht dein Wirken in mir. But literally this word in the Hebrew gentleness. Und zwar dieses Wort Herabneigung im Hebräischen. Is Lord, you're so big. You're so great. Bedeutet eigentlich, Herr, du bist so großartig, so riesig. And you reached down to me. Und du hast dich herabgeneigt zu mir. And you could have so easily in reaching down to me step on me. Und du hättest so leicht auf mich treten können in diesem Hinabreichen. You could have been, oh, there's my son David. Oh, gee, I'm sorry, David. Und da ist mein Sohn David und ihm hin vortreten, dass er draufgestiegen ist. God, you were gentle with me. Aber es heißt, nein, Gott, du bist sanftmütig mir gegenüber. Even when I made my mistakes. Selbst wenn ich meine Fehler hatte. Even when I was wrong, when I thought I was right. Selbst wo ich im Unrecht war, wo ich glaubte, im Recht zu sein. You were gentle with me. Du warst sanftmütig. It's like when Jesus came to Peter, as Pastor Brent was talking about. Es ist so, wie Jesus sich dem Petrus genähert hat, so wie es Pastor Brent gesagt hat. Now, Jesus knew that they were backslidden. Nun, Jesus wusste, dass sie da zurückgefallen waren. He could have stood on the shore and said, what are you guys doing out there? Und er hätte da am Ufer stehen können und sagen können, was macht sie denn da draußen, ihr Treulosen? He just said, hey, did you catch any fish? Nein, er hat das nicht gemacht. Er hat gefragt, habt ihr Fische gefangen? He was gentle with them. Er war da sehr sanftmütig right mit ihnen. Where they were at. Er hat sie dort erreicht, wo sie waren. And isn't that God's heart with us? Und ist nicht das am Herzen Gottes auch mit uns? Even when we're going through it. Selbst wenn wir das durchmachen. God is continually gentle with us. Gott ist fortwährend sanftmütig uns gegenüber. And that's what makes us great. Und das macht uns groß. And so that's why in Galatians chapter 5. Und deshalb heißt es in Galater 5. The Apostle Paul talks about the fruits of the Spirit. Da spricht der Apostel über die Frucht des Geistes. And it's broken up into three groups. Das lässt sich das in drei Bereiche einteilen. And the last group is gentleness, meekness and faith. Und die letzte Gruppe ist eben die Sanftmut, die Treue und die Selbstbeherrschung. And so what is being spoken of here? Also wovon ist hier die Rede? Is that the fruit of the Spirit in our life? Dass die Frucht des Geistes in unserem Leben, the fruit of God, the result of Christ working in you and I, oder das Resultat von Christus, der in uns wirkt, in dir und in mir, is that we are gentle towards others. Ist, dass wir anderen gegenüber sanftmütig sind. That we are meek, that we'll learn from them. Dass wir demütig sind und dass wir von ihnen lernen. But being gentle, being polite, being kind, being courteous. Aber gütig zu sein, nett zu sein, freundlich zu sein. And that's what God works through us. Das ist es, was Gott in uns wirkt, and, durch uns wirkt. And I just love that message this morning. Und ich mag diese Botschaft heute Morgen so Because, sehr. Thank God, weil Gott sei Dank. The times when we look back, think of the times when we were harsh towards others. Denkt mal zurück an die Zeiten, wo wir sehr rau mit anderen umgegangen sind. Or we were self-righteous. Like oder wo wir selbstgerecht waren. Or we thought we were so right, but we were actually so wrong. Oder wir haben gedacht, wir sind so sehr im Recht, aber eigentlich hatten wir Unrecht. And God was gentle with us. Aber Gott war sanftmütig, er war gütig. And we realize, wow, that's his heart. Und uns ist klar geworden, das ist sein Herz. Lord, thank you that you were like that for me. Oh Herr, danke, dass du so warst mit mir. And now, Lord, that's what I want to be for others. Und nun, Herr, so möchte ich auch mit anderen umgehen. And you know, really, that's what it's all about this morning. It's others. Und darum geht's heute. Es geht um die anderen. There's many times when I come on Saturday night to the youth group. Sehr oft komme ich am Samstagabend zum Jugendgruppe-Treffen. And once I see the faces of the teenagers. Und sobald ich dann die Gesichter unserer Teenager sehe, then I get excited. Dann, dann bin ich aufgeregt. Seeing Christ in them, it's so Wenn exciting. Wenn ich Christus in ihnen sehe, das ist aufregend. And that's what we are. What we are about as a church, it's about others. Und darum geht's auch hier als Gemeinde. Es geht um die anderen. And now we're going to get ready to take the offering this morning. Und jetzt, wenn wir uns vorbereiten werden für die Spende. And really, every time that bucket goes around. Und zwar wirklich jedes Mal, wenn dieser Korb da durchgeht. As we think of others, as we look to God. Wenn wir zu Gott schauen und dabei an andere denken. And we trust Him and we give something of ourselves. Und wir vertrauen ihm, wir geben etwas von uns for vor. Others. Für andere. It's amazing because God gives back. Es ist schon erstaunlich, weil Gott gibt zurück. Continually gives back. Er gibt zurück. And that's what it's all about. Und darum geht es eben. So let's pray. Also beten wir. Father, thank you. Vater, danke. That you are gentle towards us. Dass du sanftmütig und gütig bist uns gegenüber. You never want us to forget that you are the Lamb. Du möchtest, dass wir niemals vergessen, dass du das Lamm the warst. Lamb of God. Das Lamm Gottes. And being the Lamb, und als Lamm you were gentle. Bist du sanftmütig. That's what it speaks of. Davon spricht es. A lamb doesn't have natural defenses. A lamb doesn't look like a lion. Ein Lamm, das schaut nicht so aus wie ein Löwe, hat keine natürliche Verteidigung. A lamb is meek. Ein Lamm ist sanftmütig. And Lord, thank you. Because you came to us and you come to us as that lamb. Und Herr, danke, dass du zu uns als solchen Lamm gekommen bist. And you were that lamb that was led to the slaughter. Und du warst dieses Lamm, das zum Schlechter geführt wurde, für uns. Here you were the God of all the universe and you acted like a lamb. Da warst du als Gott des Universums und hast aber gehandelt wie ein Lamm. And that's what you ask us to do. Und darum bittest du auch uns. And so Father, we pray. Also wir beten, Vater, that you would bless the offering now. Dass du jetzt die Spende segnen mögest. Lord, that you would just take this as we give back to you. Dass du das einfach nimmst, Herr, jetzt wo wir dir zurückgeben. Just a little bit. Ein wenig. Because you've given us so much. Ein wenig zurückgeben, weil du uns ja so viel gegeben hast. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Bless this offering now. Segne diese Spende jetzt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.